Immer noch 2:05, 2:05 und 20 Sekunden, ganz genau. Sie hören den Soundcheck hier im Deutschlandfunk, den zweiten Teil der Country-Alternativen. Guten Abend. Vor einer Woche, ungefähr vor einer Woche, fanden zwei Konzerte in der Bundesrepublik statt. Eins in Hamburg, das erste in Hamburg, das zweite in Frankfurt am Main. Die liefen beide unter dem Etikett New American Music. Nun, was ist neue amerikanische, neue US-amerikanische Musik? Ist das vielleicht Country Goes Hip-Hop oder Country Goes Rap oder die Verbindung von irgendetwas, was bisher noch nie da gewesen ist? Nein, ist es nicht. Es ist Country-Musik, es ist der neuerliche Versuch, Country-Musik in Europa und in der Bundesrepublik zu platzieren, also in dem Maße zu platzieren, dass es umsatzträchtig ist und dass sich das Geschäft lohnt. Diese Versuche sind immer mal wieder unternommen worden. Sie sind bisher fehlgeschlagen und sie werden auch dieses Mal fehlschlagen. Vor allen Dingen, was soll das Ganze? Warum soll man eine Musik, die aus einem bestimmten Raum, nicht unbedingt aus einer bestimmten Region, aber aus einem Raum kommt und mit diesem Raum, mit dem Leben dieses Raumes zu tun hat, warum soll man versuchen, diese Musik hier in der Bundesrepublik zu platzieren? Es ist ein Unterschied, ob ich durch das Land USA fahre, um bei diesem Bild mal zu bleiben, oder ob ich mit meinem LKW übers Kamener Kreuz fahre. New American Music. Dabei waren Vince Gill, der war nicht dabei, Entschuldigung, dabei waren Marty Stewart, ein Gitarrist, ein guter Gitarrist, Trisha Yearwood, eine Dame, die ihre vierte CD produziert hat und alle CDs recht gut verkauft hat in den USA, und dabei war auch Emmylou Harris sicherlich die bekannteste von all denen. Sie war wieder einmal in der Bundesrepublik mit ihrer Hot Band, also mit der Band, mit der sie damals in den 70ern angefangen hat, Musik zu machen. Und in dieser Hot Band spielte tatsächlich jemand, der schon mit Elvis Presley auf der Bühne gestanden hat, der Arrangeur von Elvis Presley gewesen ist, Glendy Hardin, der Pianist. Es gibt eine CD zu dieser Tour, oder vielleicht gab es auch die Tour zur CD. Die CD heißt auch New American Music Volume 1, mit dabei eben auch die drei, die genannten, Emmylou Harris, Marty Stewart und Trisha Yearwood, mit dabei auch noch Vince Gill, Rio McIntyre und ein paar andere. Ganz gute Musik, aber eben letztendlich das, was sich Frau und Herr Jedermann unter Country-Musik vorstellen. Dennoch einen Titel aus dieser CD von Trisha Yearwood, und der heißt Walk Away Joe, Trisha Yearwood. Mama told her, baby girl, take it real slow. Girl told her, mama, hey, I really gotta go. He is waiting in the car. Mama said, girl, you won't get far. Thus are the dreams of an average teen. 90 miles an hour down a lover's lane on a tank of dreams. Oh, if she could have only seen. The fate's got cards that it don't wanna show. And that boy's just a walk-away joke. Born to be a leaver, tell you from the word go. Destined to deceive her, he's a wrong kind of paradise. She's gonna know it. But love him for the way he is. She's only 17, and there ain't no reason. So she'll ride this ride as far as it can go. 'Cause that boy's just a walk-away joke. Born to be a leaver, tell you from the word. Destined to deceive her, he's a wrong kind of. he wakes up too soon and reaches for his arm. But she'll just keep reaching on for the cold hard truth. Just to walk away, born to be a leaver, tell you from the word, destined to deceiver, he's a wrong kind of paradise. But it was just another lesson in life. That boy was a walk away. Gags und Fly Like a Bird von seiner CD Some Change, die 1994, also im letzten Jahr, erschienen ist. Dass es einen Konsens in den USA gibt, was die Eagles betrifft, ist relativ klar, schon deshalb, weil sie ungeheuer viel Geld verdient haben. Einen Konsens, Common Thread etwa, übersetzt aufs Englische. Und Common Thread hieß eine CD, die vor anderthalb Jahren erschienen ist. The Songs of the Eagles war sie dann weiter betitelt. Und da sangen Country-Sängerinnen, Country-Sänger und Country-Bands die Titel der Eagles nach New Kid in Town, Saturday Night, Already Gone und Take It to the Limit und Take It Easy sowieso und Peaceful Easy Feeling und so weiter und so fort. Es hat, das noch zu den Eagles, dennoch tatsächlich einige schlechte Kritiken gegeben, als sie jetzt vor ein paar Monaten, als sie sich wieder zusammenfanden und eine Tour durch die USA gemacht hatten. Und das gipfelte mit einer Kritik im Rolling Stone, wo der Autor schrieb, sie könnten weder spielen noch singen und überhaupt sei alles dummes Zeug, wenn so eine Band wieder zusammenfindet. Damit hat er nicht ganz unrecht, wobei die Eagles natürlich sicherlich singen können und sicherlich spielen können. Und auch all das ganz sicherlich mit Qualität. Welche Aussage das hat im Vergleich etwa zu vor 10 oder 15 Jahren, das ist eine andere Frage. Und dass die Frage, bei welcher Schallplattenfirma sie ihr letztes Album gemacht haben, am grünen Tisch, am Juristentisch entschieden wurde, das ist auch eine andere Frage. Nun also ein Eagles-Titel, gesungen von Diamond Rio, eine Country-Band. Sie sehen alle so ein wenig aus wie die Boys Next Door, also liebe, nette, junge Männer. Aber sie können auch singen und sie können auch spielen. Und sie spielen und singen einen Titel der Eagles, der 6 Minuten 30 lang gewesen ist und immer noch so lang ist, und der heißt Line Ice, Diamond Trio. City girls just seem to find out early open doors with just a smile. Rich old man, she won't have to worry. She'll dress up all in lace, go in style. Late at night, that big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. He knows where she's going as she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't hide your night and your smile. Dreams no one could steal. She drives on through the night, anticipating, cause it makes her feel the way she used to feel. She rushes to his arms, they fall together. together. She whispers that it's only for a while. She swears that soon she'll be coming back forever. She pulls away and leaves them with a smile. You can't hide. Out at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws the shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. Thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone she feels just like a fool. My oh my, you sure know how to arrange things. You said it so well, so carefully. Ain't it funny how new life didn't change things? You're still the same old girl you used to be. You can't hide your night eyes and your smile. Thank you. Within You, Without You hieß der Titel und es Flirt. Und ob das nun Country gewesen ist oder Blues, Rainer heißt der Interpret, der da eine National Bodied Steel Gitarre gespielt hat, Rainer Ptacek, Sohn deutscher und tschechischer Eltern. 1954 gingen sie nach Chicago und er lebt mittlerweile in Tucson, Arizona und versucht mehr oder weniger kaputte Gitarren wieder heil zu machen. Und nebenbei spielt er halt Gitarre, nebenbei spielt er in einigen Bands, unter anderem etwa bei Giant Sand, und hat ein paar Solo-CDs veröffentlicht. Und diese Solo-CD, von der dieser Titel kommt, die heißt Nocturnes, The Instrumentals. 7 Titel, alle in diesem Stil. Michael Hurley und Somebody to Say Goodbye to. I just want somebody I can say bye-bye to. It would be alright to watch one go. I just want somebody with a sentimental feeling and the holy blue. But honey, who do you say goodbye to? Say goodbye to when there ain't no. honey, ooh. Do you say goodbye to when there ain't nobody there? Abandoned in a hard rain of fools, and the shadow of a man beside himself, standing like a pair of stubborn mules. But you're looking at a long night ahead with lots of tears, and you're looking at a fight to the finish that could last for years. It's a baker's dozen times seven times 11 Arabian nights, and 40 thieves in boiling oil. One dog barks and another dog bites. But you're looking at a coyote at the crack of noon, and you're looking at wild oats in a harvest moon, and you're looking at your last chance to hit the street, and you're looking at the crossroads where hell and heaven meet. And a silhouette dog, slow sheet lightning, sunsets of stone. And five pirouettes in a paradise, but all I ever saw was snake eyes on them bones. But you're looking at a roulette wheel with infinite odds, and you're looking at a minefield for a fossil of God. And life's no trial, never once in a while I get the feeling everybody just loves to hear the worst. I'm accused of things I never did do, but I would have if I'd have thought about them first. But when you're looking at the whole truth, the judge pulls his hair. He sends the jury home, and he sends himself to the electric chair. I parted on and on and on. clock, a crow of the cock, a pick of the lock, and a piece of the rock is gone. And it's left a hole in the very soul of that little old man who's always up at dawn. And he's looking for a breathable, a hollow meal, but he's looking through a keyhole and the seven. Is finding the only fight worth living for. You found a friend, but you turned him into the only sin you've been forgiven for. But you're looking at a straw hat and a Texas smile. You're looking at a spare wheel and an extra mile. You're looking at two hearts beating out of phase. And you're looking at a solid month. Judgment days are parting ways with my heart, and I lost a long, long, long, long, long, long, long string of love, and I drifted far, far, far, far beyond the blue. Now I just go on and Butch Hancock und Yella Rose. Butch Hancock, ein Interpret, ein Gitarrist und Sänger, der viele, viele Alben gemacht hat, der seit Ende der 60er Musik macht und der in dem Sinne, wie wir Erfolg verstehen, nie Erfolg gehabt hat, weder in den USA noch in Europa, der Songs geschrieben hat für Steve Earle und für viele, viele andere. Butch Hancock und Yellow Rose. Zu Cracker. Die letzte CD von Cracker hieß Kerosene Head und auf dieser CD waren 15 Songs verzeichnet, beziehungsweise bei 13 und 14 steht dahinter No Songs, also keine Lieder. Und Stück 15 war ein 40-Sekunden-Stück, beziehungsweise ein Geräusch, High Desert Biker Meth Lab. Das klang so wie ein Bohrer, ein Pressluftbohrer. Und dann war die CD eigentlich zu Ende, eigentlich, aber sie geht weiter. Da findet sich auf Nummer oder auf Platz 88 ein Song, da findet sich auf Platz 99 ein Song und auch auf Platz 69 findet sich ein Song. Diese Songs, all diese drei, sind auf der CD nicht ausgedruckt und sie haben insofern auch keine offiziellen Titel. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber einen Song von diesen dreien, die keinen Titel haben, die hören wir trotzdem, und zwar den Song von Nummer 69. Sie singen da irgendwas von einem Mädchen, von einem Trash-Mädchen, und deshalb habe ich diesen Song ganz einfach Your Trash Girl genannt, Cracker. Search the world over my angel in black. Yeah, search the world over for a Euro trash girl. Took the train down to Athens and I slept in a fountain. Some Swiss junkie in Turin ripped me off for my cash. Yeah, I searched the world over for my angel in black. Yeah, I searched the world over for a Euro trash girl. The CRS on the metro shook me down for a bribe. On my knees for the sergeant when my passport arrived. Yeah, search the world over for my angel in black. Yeah, search the world over for a Euro trash girl. Euro trash girl. Said I sent you to college. Now go call your dad. And the waitress that he married, well, she hung up the phone. You know she never did like me, but I can stand on my own. Sold my plasma in Amsterdam, spent it all in a night, buying drinks at the milk bag for a soldier in drag. And I'll search the world over for my angel in black. Yeah, search the world over for a Euro trash girl. Euro trash girl. Euro trash. Yeah. tattoo in Berlin and a case of the crabs, a rose and a dagger on the palm of my hand, and I'll search the world over for my angel in black. Yeah, I'll search the world over for a Euro trash girl. Euro trash girl. Last Teardrop, Hank McCoy and the Dead Ringers, einer der sogenannten Okra All-Stars. Das sind Ricky Barnes und The Shrimps und natürlich Jablon Nichols von den Fellow Travelers. Die Okra All-Stars, das sind Mitglieder eines kleinen Labels in den USA und die werden hier vertrieben in der Bundesrepublik von Normal Records. Die sitzen in Bonn und wir hören The Shrimps und zwar Heart Not Within. If it seems oblivion, he's not fooling anyone. Suddenly the roof caves in, odd numbers fall. When they sort the timbers out, his house is the lucky one. Heart is not within, tell us everything. Heart is not within, his house of sand. Heart is not within, way down. Heart is not within, his house of sand. Think he has invented it. Das war der Soundcheck hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Knut Benzner. Ganz viele Alternativen, so ist die Sendung. Zum Schluss ein Stück von den Ukko Allstars, ein Stück, was Prince geschrieben hat. Und das heißt Purple Rain. Tschüss. Purple rain, purple rain. Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio. Drei Uhr, die Nachrichten. In Oklahoma City hat sich 10 Tage nach dem verheerenden Bombenanschlag die Zahl der geborgenen Todesopfer auf 117 erhöht. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden in den Trümmern des Regierungsgebäudes weitere 7 Leichen gefunden. Nach den neuen Angaben werden jetzt noch knapp 80 Menschen vermisst. Die Bergungsarbeiten mussten gestern vorübergehend unterbrochen werden.